Der Junge ohne Namen hob das Bild aus dem Schnee auf und stapfte in die Weite der weißen Ebene hinaus. Viele Stunden war er schon so gewandert, längst war Jors Hütte am Horizont hinter ihm verschwunden und nichts umgab ihn mehr als die weiße Fläche, die sich nach allen Seiten hin erstreckte. Aber er fühlte, wie das Bild, das er behutsam mit beiden Händen hielt, ihn in eine bestimmte Richtung zog. Der Junge war entschlossen, dieser Kraft zu folgen, denn sie würde ihn an den richtigen Ort bringen, mochte der Weg nun lang sein oder kurz. Nichts mehr sollte ihn jetzt noch zurückhalten. Er wollte das Wasser des Lebens finden und er war sicher, dass er es konnte. Da hörte er plötzlich Lärm hoch in den Lüften. Es war wie fernes Geschrei und Gezwitscher aus vielen Kehlen. Als er zum Himmel hinaufschaute, sah er eine dunkle Wolke, die wie ein großer Vogelschwarm aussah. Erst als dieser Schwarm näher herangekommen war, erkannte er, worum es sich in Wirklichkeit handelte, und vor Schreck blieb er wie angewurzelt stehen. Es waren die Clownsmotten, die Schlamuffen. »Barmherziger Himmel, hoffentlich haben Sie mich nicht gesehen. Sie werden mit Ihrem Geschrei das Bild zerstören.« Aber sie hatten ihn gesehen. Mit ungeheurem Gelächter und Gejohle stürzte sich der Schwarm auf den einsamen Wanderer nieder und landete um ihn herum im Schnee. »Hurra!« krähten sie und rissen ihre bunten Münde auf. »Da haben wir ihn ja endlich wiedergefunden, unseren großen Wohltäter!« Und sie wälzten sich im Schnee, bewarfen sich mit Schneebällen, machten Purzelbäume und Kopfstände. »Leise, seid bitte leise«, flüsterte der Junge ohne Namen verzweifelt. Der ganze Chor schrie begeistert. »Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir sind zu leise. Das hat uns noch niemand gesagt. Was wollt ihr von mir? Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe?« Alle wirbelten um ihn herum und schnatterten. Großer Wohltäter, weißt du noch, wie du uns erlöst hast, als wir noch die Acherei waren? Damals waren wir die unglücklichsten Wesen in ganz Phantasien, aber jetzt hängen wir uns selbst zum Hals heraus. Was du da aus uns gemacht hast, war anfangs ganz lustig, aber jetzt langweilen wir uns zu Tode. Wir flattern so herum und haben nichts, woran wir uns halten können. Wir können nicht einmal ein richtiges Spiel spielen, weil wir keine Regel haben. Lächerliche Hanswurst hast du aus uns gemacht mit deiner Erlösung. Du hast uns betrogen, großer Wohltäter. Ich habe es doch gut gemeint. Jawohl, mit dir selbst, schrien die Schlamuffen im Chor. Du bist dir ganz großartig vorgekommen, aber wir haben die Zeche bezahlt für deine Güte, großer Wohltäter. Was soll ich denn tun? Was wollt ihr von mir? »Wir wollen, dass du uns Befehle gibst, dass du uns herumkommandierst, dass du uns zu irgendetwas zwingst, dass du uns irgendetwas verbietest. Wir wollen, dass unser Dasein zu irgendetwas da ist.« »Das kann ich nicht. Warum wählt er nicht einen von euch?« »Nein, nein, nein, dich wollen wir, großer Wohltäter. Du hast doch aus uns gemacht, was wir jetzt sind.« »Nein, ich muss fort von hier. Ich muss zurückkehren. Nicht so schnell, großer Wohltäter. Du entkommst uns nicht. Das könnte dir so passen, dich einfach aus Phantasien verdrücken. Aber ich bin am Ende.« »Und wir?« antwortete der Chor. »Was sind wir?« »Geht weg. Ich kann mich nicht mehr um euch kümmern.« »Dann musst du uns zurückverwandeln«, erwiderten die schrillen Stimmen. »Dann wollen wir lieber wieder Acherei werden. Der Tränensee ist ausgetrocknet und armer Gans sitzt auf dem Trocknen und niemand spinnt mir das feine Silberfiligran. Wir wollen wieder Acherei sein.«